Kapitel 18. Der Weg des Widerspruchs. Wenn das Gegenteil der Prophetie geschieht. Nachdem wir eine Prophetie erhalten, ist es möglich, dass das Gegenteil von dem, was versprochen wurde, eintrifft. Ich nenne das den Weg des Widerspruchs. Gott wird uns auf diesen Weg nehmen und jeder Gläubige muss lernen, diesen Weg zu gehen. Wenn wir auf dem Weg des Widerspruchs sind, müssen wir einige wichtige Wahrheiten verstehen. Was wir nie tun dürfen, ist die Prophetie anhand der veränderten Umstände prüfen, während wir auf diesem Weg des Widerspruchs sind. Wir testen sie, wenn wir sie erhalten, auf die Arten, wie ich es beschrieben habe, nicht erst nach einer Weile, wenn wir uns auf dem Weg des Widerspruchs befinden. Viele Menschen in der Bibel mussten den Weg des Widerspruchs gehen, nachdem sie Zusagen von Gott bekommen hatten. Wenn wir die Prophetie geprüft haben und sicher sind, dass sie von Gott ist, dann müssen wir auch wissen, dass er seine Meinung nicht ändert. Warum nimmt Gott uns manches Mal auf diesen Weg des Widerspruchs? Warum erlaubt er, dass das Gegenteil unserer Prophetien und Zusagen eintritt? Hier einige Gründe. Die Wichtigkeit unseres Charakters. Durch die Bibel hindurch sehen wir, dass Gott Menschen Träume oder ein Versprechen gab, und dann begann er, an ihrem Charakter zu arbeiten. Wenn wir nicht den Charakter haben, unsere Prophetie anzunehmen, dann können wir dem Königreich Gottes großen Schaden zufügen. Gott gab Josef den prophetischen Traum, dass seine Familie sich vor ihm beugen werde, aber das Gegenteil geschah, seine Familie verkaufte ihn in die Sklaverei und Josef landete letztendlich im Gefängnis. Gott gab David das Versprechen, dass er König werden würde, und der Prophet hat ihn sogar gesalbt, aber anstatt in einen Platz der Autorität zu kommen, musste er um sein Leben laufen, verfolgt von einem König, der versuchte, ihn zu töten. Gott gab dem Volk Israel das Versprechen von einem Land, in dem Milch und Honig fließen, aber sie mussten durch die Wüste wandern. Dies sind nur ein paar Beispiele von vielen, die wir in der Bibel finden können. Wenn wir auf dem Weg des Widerspruchs sind, müssen wir Gott fragen, ob er versucht, uns etwas zu lehren, und ob er an unserem Charakter arbeiten will. Wir müssen uns ihm völlig unterordnen und ihm erlauben zu tun, was immer an unserem Herz getan werden muss. Unser Herz muss belehrbar und seinem Willen bzw. seiner Disziplin untergeordnet bleiben. Als Josef den Traum erhielt, dass sich seine Familie vor ihm niederbeugen würde, war er ein stolzer junger Teenager. Und es war auf dem Weg der Widersprüche, als das Gegenteil seiner Verheißung passierte, auf dem Gott seinen Charakter formte. Im Gefängnis seiner Umstände tat Gott ein tiefes Werk in seinem Leben. Als sich die Prophetie schlussendlich erfüllte, hatte er einen göttlichen Charakter und lebte ein Leben in der Liebe, sodass sich Gottes Absicht für sein Leben erfüllen konnte. Gottes Voraussicht. In 1. Timotheus gibt Paulus Timotheus den Rat, dass er den Kampf kämpfen sollte mit den Prophetien, die er bekommen hatte. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn, er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen, sollst du den guten Kampf kämpfen, 1. Timotheus 1, 18. Manchmal gibt Gott uns ein prophetisches Wort, weil er weiß, welcher Widerstand in der Zukunft wartet. Wenn wir Opposition erleben, können wir die Prophetie als Gottes Wort nehmen und es proklamieren, es einfordern und damit kämpfen, bis wir die Verheißung erfüllt sehen. Ich kenne zwei Männer, die im Dienst zusammenarbeiteten. Eines Tages, als sie auf einer Konferenz in Europa sprachen, sagte Gott dem einen Mann, der ein Prophet ist, er solle gehen und eine teure Flasche Wein für seinen Freund, den anderen Diener Gottes, kaufen. So ging er in die Stadt und tat es. Als er die Flasche seinem Freund übergab, gab Gott ihm eine Prophetie, dass die besten Jahre seines Lebens vor ihm lagen, gerade so, wie er jetzt den besten Wein erhielt. Einige Monate später erhielt der Mann, der diese Prophetie bekam, eine Krebsdiagnose und die Ärzte sagten, dass er es nicht überleben würde. Das Gegenteil der Prophetie geschah, er befand sich auf dem Weg des Widerspruchs. Als der Prophet diese Neuigkeit hörte, riet er seinem Freund, nicht die Prophetie anzuzweifeln, nur weil sich die Umstände verändert hatten. Er sagte ihm, er solle die Weinflasche nehmen, sie ansehen und den Kampf mit der Prophetie kämpfen, die ihm Gott gegeben hatte. Jeden Tag kämpfte der Mann diesen geistlichen Kampf und deklarierte, ich werde nicht sterben, weil Gott sagte, dass die besten Jahre meines Lebens noch vor mir liegen. Nun, viele Jahre später, lebt dieser Mann immer noch. Die Prophetie war nicht falsch. Gott kannte die Zukunft und in seiner Voraussicht gab er dem Mann die Hoffnung und ein Wort der Prophetie, was er brauchte, um die Schlacht zu schlagen. Dieser Mann tat das Richtige, anstatt die Prophetie Monate später aufgrund seiner Umstände zu prüfen, hielt er an ihr fest und sah den Sieg vor sich. Als Gott ihm die Prophetie gab, wusste er schon, dass es in einigen Monaten Sorgen in seinem Leben geben würde, und so gab er ihm das Wort, so dass er damit kämpfen konnte. Der Widerstand des Teufels. Als Christen stehen wir in einem geistlichen Kampf. Der Teufel will nicht, dass wir erfolgreich und siegreich sind. Er wird uns Dinge in den Weg werfen, die der Prophetie, die wir erhalten haben, widersprechen. Jedes einzelne Wort Gottes hat die Kraft, unser Leben total zu verändern, da Prophetie Gottes Sprechen zu uns ist, hasst der Teufel Prophetie. Er wird oft versuchen, widersprüchliche Umstände in unser Leben zu bringen oder Zweifel zu sehen, was das Wort Gottes anbetrifft. In solchen Zeiten dürfen wir die Prophetie nicht prüfen und sie bezweifeln, das hätten wir tun sollen, als wir das Wort erhielten. Nun müssen wir die Prophetie nehmen und unseren Kampf kämpfen. Wir müssen angesichts der Widersprüche stehen und mutig deklarieren, was Gott gesprochen hat. Es ist unser Glaube, der siegreich die Welt überkommt. Unsere Worte haben Schöpfungskraft, und oft lassen Christen zu Zeiten wie diesen ihre Prophetie fallen und lassen die von Gott gegebenen Verheißungen los. In der Theologie gibt es einen Ausdruck, der das Gesetz der ersten Erwähnung genannt wird. Es sagt im Grunde genommen, dass wenn wir ein Thema in der Bibel verstehen und korrekt interpretieren wollen, müssen wir herausfinden, wo es zum ersten Mal erwähnt wurde. Die erste Erwähnung vom Sprechen in der Bibel war nicht, um zu kommunizieren, sondern um zu kreieren. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht 1. Mose 1, 1-3. Die Sprache wurde ursprünglich geschaffen, um zu kreieren, nicht um zu kommunizieren. Kommunikation ist wichtig, aber wir müssen auch die kreative Kraft unserer Worte verstehen. In Zeiten des Widerstandes müssen wir mutig die Prophetie deklarieren, die Gott uns gegeben hat, und auf dem Weg des Widerspruchs müssen wir sie proklamieren, bis wir sie erfüllt sehen.